So traue Bekundung schickte Marschall Kim Jong-un am 15. November an den Katafalk von Professor Dr. Byun Yong-lip, dem Träger des Kim Il-sung-Ordens und des Kim Jong-il-Ordens, korrespondierenden Akademie-Mitglied und ehemaligen Chefsekretär des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVJK, einen Kranz.